Ich versuche mal ein bisschen die allgemeinere Seite jetzt, also allgemein politischere Seite. Also ich, was ich sehe bei euch, ihr zieht euch ganz eindeutig auf die Arbeiterklasse, das heißt, ihr habt eine Klassenperspektive und ihr seht, wenn ich euch richtig verstanden habe, immer noch, oder habt euch, wenn ihr was geschrieben habt, auf Streiks bezogen als Kampfmittel nach wie vor. Und sagt, es gibt im Moment aber kaum eine Arbeiterbewegung. Ja? Ihr sucht nach Ansatzpunkten, wo sowas entstehen könnte und versucht dann zu intervenieren. Das ist ja eine ganz praktische, konkrete Seite. Die andere Seite, die mich, also wo ich jetzt noch nicht klar bin, wo ihr da steht, ist die Frage, könnt ihr euch eine revolutionäre Perspektive aus einer Arbeiterbewegung die sich nur auf der betrieblichen Ebene organisiert vorstellen, oder habt ihr eine Vorstellung von irgendeiner Organisationsform, die über das hinausgeht? Und wenn ihr sagt, ihr habt Kontakt zu italienischen, zu einer italienischen Gruppe und zu den englischen, ist es dann nur auf der Ebene, dass die auch in Callcentern irgendwie arbeiten, oder gibt es da auch eine andere politische Verbindungsebene? Das würde mich jetzt interessieren, ja, weil ich meine, diese Frage der praktischen betrieblichen Arbeit ist halt eine Sache, ja, und die Frage ist aber, wie weit geht die Perspektive dabei? Und das ist ja, wie ich euch verstehe, jetzt im Moment halt mehr oder weniger ein zufälliges Betätigungsfeld. Ja. Das könnte genauso gut irgendeine andere Technologiefirma oder was weiß ich wo, wenn ihr jetzt woanders wärt und was weiß ich eher halt irgendwo eine Computer, mehrere Computer-Software-Firmen wäre das vielleicht sowas, ja, oder? Na gut, zum letzten Punkt, das war schon, also es war nicht so beliebig, ne? Also jetzt, wir hätten auch irgendwie Metallkirchen nehmen können oder so, weil einige von uns da Ausbildung haben oder da drin sind oder drin waren, oder Computerfirmen oder so, aber nee, das war schon eine Entscheidung auch zu sagen, das ist jetzt für Ruhrgebiet, ist das jetzt ein Sektor, der wird ausgebaut, da gibt es einen Boom, also des Sektors und so. Das war jetzt nicht so eine beliebige Entscheidung. Wir sind jetzt gerade mal in den Betrieben, jetzt machen wir da auch was. So, das würden wir zufällig, auch, weil es der Standort, weil ihr dort, wo ihr halt seid, ja, da halt jetzt diesen, Vielleicht zu der ersten Frage, das war irgendwie, ob vom Klassenbegriff und wie das mit Betrieb so zusammenhängt. Also ich denke schon, dass Klasse in erster Linie eigentlich eine Frage ist, wie Menschen in dieser Gesellschaft zusammenkommen, um vielleicht auch mit der Motivation oder mit dem Grund und auch mit der Macht irgendwie sie zu verändern. Und von daher, wenn man sich jetzt die Klassenbewegung in der Geschichte anguckt, waren ja in seltensten Fällen nur auf den Betrieb irgendwie beschränkt. Also wir verstehen unter Klassenkampf halt auch irgendwie die Kämpfe von Schülerinnen oder von Leuten, die in ihrem Stadtteil aufgrund ihrer Besitzlosigkeit an Wohnraum oder so sich halt dort organisieren. Stellen uns aber halt die Frage, wo kommen die Leute auf eine Art und Weise zusammen, dass sie halt erstmal eine Macht haben und halt auch selber sich organisieren können. Und da bestehen dann halt schon von daher jetzt Unterschiede zum Beispiel von Stadtteil und Betrieb. Also man kann sagen, natürlich irgendwie im Stadtteil leben vielleicht auch in erster Linie Arbeiterinnen, aber sie leben dann halt Tür an Tür. Ne? Sie sind jetzt nicht unbedingt gezwungen, miteinander in Kontakt zu treten. Das vielleicht in einem Betrieb, wo sich unterschiedliche Arbeiterinnen unterschiedlicher Nationen oder Geschlechter oder so zusammenkommen, sind halt gezwungen in irgendeiner Form miteinander umzugehen. Also, ne? Also von daher ist es jetzt nicht zu sagen, nur es ist ausschließlich der Betrieb, sondern es ist eher die Frage, ja, wo entstehen solche Möglichkeiten, sich selber zu organisieren. Also das ist dann das vielleicht zu der Frage von Betrieb. Und die andere Frage ist halt, ob es außenstehende Organisationen braucht oder ob wir irgendwie die Vorstellung haben, dass ich weiß nicht, ja.